Oh, I love that first song. Ich finde dieses Lied so schön. Your love keeps following me. Deine Liebe folgt mir immer nach. I think the enemy would beat us. The enemy would beat us down this way. Oh, okay. I think the enemy would beat us down even with good things. Ich glaube, der Feind möchte uns niederschlagen selbst mit guten Dingen. Because so often we feel unworthy of those things. Weil wir uns so oft unwürdig fühlen dieser Dinge. But his love keeps following us. Aber seine Liebe folgt uns immer nach. You see, we have a God who pursues us. Wir haben einen Gott, der uns nachfolgt. While we were yet sinners, Christ died for us. Als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. He sought us. Er hat uns gesucht. Before we even knew him. Bevor wir ihn noch gekannt haben. Let's pray. Beten wir. Father God, we thank you that tonight we know that you pursue us. Vater Gott, wir danken dir, dass wir heute Abend wissen, dass du uns nachfolgst. And your greatest desire is that we find your life. Und unser größter Wunsch ist, dass wir deine Liebe kennenlernen und finden. Father, I just pray that the words that we share tonight. Vater, ich bete, dass die Worte, die wir heute sprechen werden, would open up rich blessings for us. Dass sie uns reichen Segen bringen. That we would be able to see. Und dass wir sehen können. That you desire to sweep all the things out of the way. Dass du alle Dinge aus dem Weg räumen willst. That would keep us from seeing you. Die uns daran hindern, dich zu sehen. And loving you. Und dich zu lieben. And knowing your great love. Und deine große Liebe kennenzulernen. We give you the rest of this evening. Und wir geben dir den restlichen Abend hin. And ask that you would now move amongst your people. Und wir bitten dich, dass du jetzt wirkst unter deinem Volk. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're going to center ourselves around two chapters of Matthew tonight. Wir werden uns heute mit zwei Kapiteln in Matthäus beschäftigen. Chapter 5 and chapter 6. Kapitel 5 und Kapitel 6. There's so much richness in these chapters. Diese Kapitel sind so reich. That we could easily spend the next month to 2 months just talking about these chapters. Und wir könnten ein oder zwei Monate nur über diese zwei Kapitel reden. But we're going to be like honeybees tonight. Aber wir werden heute wie die Bienen sein. We're just going to light on a flower here and a flower there and take a little nectar. Wir setzen uns auf eine Blume hier und auf eine Blume da und wir nehmen ein bisschen Nektar auf. Maybe at another time we'll be able to go more in depth into these chapters. They're wonderful. Vielleicht können wir uns ein anderes Mal näher mit diesen Kapiteln beschäftigen. Sie sind wirklich wunderbar. The Sermon on the Mount has often been mistaken, and that's what these chapters are about. Und sehr oft ist die Bergpredigt missverstanden worden, und darum geht es in diesen Kapiteln. That is just a collection of saying that Jesus had. Dass es einfach nur eine Sammlung von Sprüchen Jesus sei. And they're really not connected too much to one another. Und dass sie eigentlich nicht wirklich miteinander verbunden wären. There's even one scholarly person who has said. Ein Schriftgelehrter hat sogar behauptet. That these were sayings that were said at various times during Jesus' ministry. Dass diese Aussagen Jesus zu verschiedenen Zeiten in seinem Dienst getan hat. And the writer of Matthew just kind of conglomerated them all together, put them all together into one place. Und der Autor von Matthäus hat es einfach zusammengeschmissen. I reject that thought totally. Aber dieser Gedanke, den lehne ich völlig ab. Jesus was Jesus was the most intelligent man that ever lived on this earth. Jesus war ganz sicher der intelligenteste Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat. When he wanted to say something to people, there was a logical flow to what he had to say to people. Wenn er den Menschen etwas sagen wollte, dann war das logisch und flüssig und schlüssig. And we should take the Sermon on the Mount as such. Und so sollten wir auch die Bergpredigt auffassen. It leads up into the sixth chapter and talks specifically about prayer. Sie führt uns ins sechste Kapitel hinein und sie spricht spezifisch über das Gebet. But I want you to see with me that Jesus was preparing the hearts of these disciples. Aber ich möchte, dass sie mit mir erkennt, dass Jesus das Herz der Jünger vorbereitet hat. So that when he taught them about the most intimate time that we can have with God. Also sie dann über die engste und vertrauteste Zeit lehrte, die wir mit Gott haben können. That thing that we call prayer. das, was wir Gebet nennen, that their hearts would be ready to receive the fullness of that interaction between them and God. Dass ihre Herzen bereit wären, die Fülle dieser Interaktion mit zwischen ihnen und Gott zu empfangen. I'm going to just go through one section after another and just tell you a little about what I know of these things. Ich werde jetzt einen Abschnitt nach dem anderen durchmachen und werde euch ein bisschen was erzählen, was ich über diese Dinge weiß. Because these things that Jesus is teaching about, denn diese Dinge, über die Jesus lehrt, have the ability to keep us from approaching God with a full assurance in our heart. Damit wir fähig sind, dass wir Gott mit völliger Gewissheit und Sicherheit in unserem Herzen begegnen. In the very first part of the fifth chapter of Matthew, im ersten Teil des fünften Kapitels Matthäus, in the third verse to be specific, im dritten Vers, um genau zu sein, Jesus said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Da sagte Jesus, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. He goes on to say, "Blessed are those that mourn." Und weiter, glückselig die Trauernden. Blessed are the meek. Glückselig die Sanftmütigen. Blessed are they who hunger and thirst after righteousness. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Now, we've probably been taught, maybe you have, I had been taught always, if I were just meek enough, then I could inherit the goodness of the things of God. Und wahrscheinlich ist euch gelehrt worden, und das ist mir gelehrt worden, wenn ich nur sanftmütig genug bin, dann kann ich die Dinge Gottes erben. If I was just poor enough in my spirit, wenn ich nur arm genug im Geiste bin, then I would be blessed and God would bring me into that place of communion with him. Dann wäre ich glückselig und Gott würde mich in die Gemeinschaft mit ihm hineinführen. But let's look at the context of where Jesus was and who he was teaching. Aber schauen wir uns den Zusammenhang an, den Kontext, wo Jesus war und wo er gelehrt hat, wen er gelehrt hat. And you'll see quite a different thing. Und ihr werdet etwas ganz anderes sehen. There were two groups of people who had followed Jesus out to the mount. Es gab zwei Gruppen von Menschen, die Jesus auf den Berg gefolgt waren. One group were the religious leaders. Eine Gruppe waren die religiösen Leiter. The ones who had it made spiritually. Diejenigen, die es geistlich gesehen geschafft haben. The ones who felt like they had an inside track with God. Und sie haben das Gefühl gehabt, dass sie es geschafft haben zu Gott, dass sie den Weg zu Gott offen hatten. And during this time, this was a group of people who looked out and saw those who were not of their group. Und sie waren eine Gruppe von Menschen, die auf die anderen hinuntergeschaut haben und sie haben gedacht, die gehören nicht zu uns. And in their heart said, we're better than these. Und in ihrem Herzen haben sie gesagt, wir sind besser als die anderen. These other people who don't obey God like we do, die anderen, die Gott nicht so gehorchen wie wir, could never be so blessed as we are. Die können niemals so glückselig sein wie wir. The other group of people is a group of people who were the others they were speaking of. Und die anderen Gruppe waren eben die Menschen, die anderen, von denen sie gesprochen haben. They were told by the religious leaders they had no chance to really hook in with God strong. Und sie haben ihnen ist von den religiösen Leuten gesagt worden, dass sie niemals die Chance hätten, dass sie mit Gott in Verbindung kommen könnten. And many, many of these people, most as a matter of fact, bought into that thought. Und sehr viele von ihnen und eigentlich die meisten haben ihnen diese Behauptung auch geglaubt. But Jesus was setting the record straight here. Aber Jesus hat wirklich hier Klartext gezeigt, was los war. He was saying, if you're poor, er hat gesagt, wenn ihr arm seid, you are just as blessed as those who are richer. Dann seid ihr genauso glückselig wie die reicher sind. And the way to God is open to you. Und der Weg zu Gott steht euch offen. He was saying, the people that are meek, the ones who would never stand up for themselves. Er hat gesagt, die Menschen, die sanftmütigen sind, die nie für ihre eigenen Rechte eintreten. The way to God's best is open to you. Der Weg zum Besten Gottes ist für euch offen. He was saying to those who were religious leaders of the time. Er hat zu den damaligen religiösen Leitern gesagt, maybe the position you're in is not nearly as strong with God as you think it is. Vielleicht ist eure Position vor Gott nicht nur ein bisschen so stark, wie ihr denkt. So one of the very first things that Jesus spoke about on the Sermon on the Mount, Also eines der ersten Dinge, über die Jesus in der Bergpredigt sprach. About how to enter into the fullness of knowing God and walking with God and experiencing God. Wie sie in die Fülle dessen eintreten können, Gott zu kennen und mit ihm zu wandeln und ihn zu erfahren. Is to know your position with God. Dazu muss man zuerst seine Stellung vor Gott kennen. That it's not the outward things that you see. Es kommt nicht auf das Äußerliche an, was man sehen kann. Nor is it primarily about the religious things that you do. Und auch nicht in erster Linie auf die religiösen Dinge, die man macht. That makes the way open for you to approach God. Die dir den Weg bereit machen, damit du dich Gott nähern kannst. Either of these extremes, those who feel like they cannot get to God and those who have an inside track to God, both of these have a fallacy and a way of holding us away from God. Also beide Extreme, dass man einerseits denkt, ich kann nie zu Gott kommen, und die anderen, die denken, ich habe so eine tolle Verbindung zu Gott, das sind beides Irrmeinungen und die können uns von Gott entfernen. The first group, die erste Gruppe, the religious leaders, die religiösen Leiter, were overcome with pride in their own abilities to observe God's rules. Die waren völlig von Stolz auf ihre eigenen Fähigkeiten eingenommen, dass sie die Regeln halten können. And we're going to see here real shortly where God tackled, or Jesus tackles that head on. Und wir können sehen, dass Jesus das wirklich, also wie Jesus dagegen angeht. I think the one that most of us, or I do, I'll say I mainly fall short in, is the other side that says I'm not good enough. Und die meisten von uns und ich selber auch, wir gehören wahrscheinlich zum anderen Extrem und wir denken uns, wir sind nicht gut genug. I fail God in some way. Ich habe vor Gott versagt auf irgendeine Art und Weise. I fail other people in some way. Oder ich habe gegenüber anderen Menschen versagt. And I get this sense that maybe I'm not up to the standard. Und vielleicht habe ich das Gefühl, dass ich dem Maßstab nicht entsprechen kann. Or maybe I hear a great preacher and realize I'll never attain to that status as a great preacher. Und vielleicht höre ich einen tollen Prediger und ich denke mir, ich kann nie so ein großartiger Prediger werden wie der. And I say in my heart, I could never be as close to God as that person. Und ich sage in meinem Herzen, ich könnte niemals so nahe sein bei Gott wie dieser Mensch. Can you see with me that that Jesus tells us in these verses? Könnt ihr mit mir erkennen, dass Jesus uns in diesen Versen sagt? That the way to God is open to anyone who wants a way to God to be open. Dass der Weg zu Jesus für jeden offen steht, der den Weg zu Jesus offen haben will. Jesus moves on in the, we're going to go to verse 21. Also im Vers 21. He begins to talk about people who think they have it made because they do certain things certain ways. Da spricht Jesus über Menschen, die glauben, dass sie es schon geschafft hätten, weil sie bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise machen. And I'm just going to take one example of this. He gives two or three. Und ich werde jetzt nur ein Beispiel anführen und er gibt drei oder vier. Zwei oder drei. Verse 21. Vers 21. You have heard that it was said from people long ago, don't murder. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. And anyone who murders will be subject to judgment. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. There's much, much more in this verse, but I'm going to stop right there. Und da steht noch viel mehr drinnen in diesem Vers, aber ich werde hier aufhören. You see, what was happening with religious people of that day is this. Die religiösen Menschen haben Folgendes gemacht. They said to themselves, if I just obey the laws, also sie haben sich gedacht, wenn ich einfach nur dem Gesetz gehorche, if I do what they say do, wenn ich das tue, wo man sagt, das muss man tun, and I don't do those things it says not to do, und ich mache das nicht, was verboten ist, then I'm right with God. Dann bin ich in einer rechten Beziehung zu Gott. And Jesus pointed out to them a very fundamental thing about human hearts. Aber Jesus hat etwas sehr Fundamentales über das menschliche Herz aufgezeigt. That we can get our head wrapped around laws, rules, regulations. Dass wir total uns auf Regeln und Gesetze konzentrieren können. And we can substitute those things for the reality of who God is. Aber wir können diese Dinge ersetzen durch also durch diese Dinge können wir die Realität Gottes ersetzen. We can walk around in this world. Wir können in dieser Welt herumgehen. We can have that gold star plastered all over our chest because we've been good today. Und wir haben lauter Goldmedaillen umhängen, weil wir heute so brav waren. And we can go to bed at night and say to God. Und dann am Abend gehen wir ins Bett und sagen zu Gott. I did good today, didn't I, God? Heute war ich doch gut, Gott, oder? You must be so proud of me. Du musst so stolz sein auf mich. God, if you only had more like me, your kingdom would be great. Gott, wenn du nur mehr von meiner Sorte hättest, dein Königreich wäre so großartig. But Jesus said to these same people at a later time. Aber Jesus sagte zu denselben Menschen später. You're like whitewashed tombs. Ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Everything on the outside really looks good. Von außen schaut alles toll aus. Everybody comes by and says, wow, somebody really takes care of that gravestone. Alle Leute, die vorbeigehen, sagen, da kümmert sich wirklich wer um diesen Grabstein. But it, inside that, aber innen drinnen, is dead bones. Sind lauter Knochen. Corruption. Und Fäulnis. So Jesus says this, he says, you say this, but I say to you, Jesus sagt, ihr sagt das, aber ich sage euch, that whether you murder or not is really not the issue. Ob ihr jemanden umbringt oder nicht, darauf kommt es eigentlich nicht wirklich an. The issue is, where is your heart? Sondern was wichtig ist, ist, wo ist dein Herz? Do you hate your brothers? Hast du deine Brüder? Do you wish them less than the best God has for them? Wünschst du ihnen etwas, das weniger ist als das Beste, das Gott für sie hat? Where is your heart on this issue? Wo steht dein Herz in dieser Hinsicht? You see, if you're only obeying rules, wenn ihr nur Regeln gehorcht, and you find a time where no one's looking, und wenn aber niemand zuschaut, then maybe it'll be easy to break those rules. Dann ist es leicht für euch, diese Regeln zu brechen. But if I've got your heart and your heart is right before me, aber wenn ich dein Herz habe und dein Herz recht ist vor mir, then that will take care of the murders. Dann wird sich das auch um den Mord kümmern, um die Morde. So he was speaking to these men of religious reputation. Er sprach also zu diesen Menschen, die einen tollen religiösen Ruf hatten. But he speaks to me too. Aber er spricht auch zu mir. Because I find myself so often, denn sehr oft, thinking that if I just obey the rules, denk ich, wenn ich einfach nur den Regeln gehorche, and my heart is really not for what God wants me to be, aber mein Herz ist nicht so, wie Gott mich haben will. I find myself in that position sometimes. Sehr oft bin ich auch so. And I know in my heart of hearts that I've somehow dimmed my relationship with the Lord. Und ich weiß dann im tiefsten Herzen, dass ich meine Beziehung zu Gott geschwächt habe. So, what's the answer to this? Was ist also die Lösung dafür? If it's not obeying the rules, how in the world do we make ourselves right with God? Wenn es nicht darauf ankommt, den Regeln zu gehorchen, wie können wir dann recht vor Gott dastehen? How do we get this shadow from between us and God so we can commune with him? Wie können wir diese Wand zwischen uns und Gott entfernen, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm? Remember what Paul said in, I think it was Galatians. Erinnert euch daran, was Paulus in Galater gesagt hat. Having begun in the Spirit, are you going to perfect it with works? Ihr habt doch im Geist begonnen, wollt ihr jetzt durch Werke vollkommen werden? Where we begin is where we have to go after we begin. Und genauso wie wir beginnen, genauso müssen wir auch nachher weitermachen. We always have to go back to the beginning. Wir müssen immer wieder zum Anfang zurück. And the beginning is God saved us by grace before we even knew him. Und der Anfang war, Gott hat uns durch die Gnade errettet, bevor wir ihn noch gekannt haben. It's the same thing as we walk before God as Christian people. Und genauso müssen wir auch als Christen vor Gott wandeln. When something in our life doesn't ring true with the Spirit, wenn etwas in unserem Leben dem Geist nicht wahr erscheint, we don't fix that by doing more of what we didn't do right. Dann können wir das nicht gut machen, indem wir mehr davon tun, von dem, was wir eben falsch gemacht haben. We don't get our heart straight with God or get our communication straight with God by just getting it exactly like we think it ought to be. Wir können, whatever the law is. Herz oder unser, unsere Verbindung zu Gott nicht richtig machen, wenn wir einfach nur das machen, was wir denken, dass wir eben tun sollten. We go to the cross. Sondern wir gehen zum Kreuz. That's the only answer, saints. Das ist die einzige Antwort, die Heiligen. Because only at the cross do we see our weaknesses. Denn nur am Kreuz können wir unsere Schwächen sehen. And his strength. Und seine Stärke. And do we take that strength and appropriate it into our lives? Und dann können wir diese Stärke empfangen und in unserem Leben annehmen. Truth is, we can't do it. Und sonst anders können wir es nicht tun. And when we start obeying rules to please God, und wenn wir anfangen, Regeln zu gehorchen, um Gott zu gefallen, that's what we're saying is, we can do it. Dann sagen wir, ich kann es aus eigener Kraft tun. And when we get caught up in that system of doing things to please God, und wenn wir gefangen sind in diesem System, wo wir versuchen, Gott zu gefallen, then that places a curtain between our relationship with God and us. Dann ist das ein Vorhang, ein Hindernis zwischen unserer Beziehung zu Gott und uns. There's one more thing Jesus spoke about. Es gibt noch etwas, worüber Jesus gesprochen hat. And that begins in Matthew 6. Und das beginnt in Matthäus 6. And I won't read these because there are a lot of verses, but I'll kind of paraphrase them for you. Ich werde die Verse nicht lesen, weil es sehr viele sind, aber ich werde sie umschreiben. He says, er sagt, and when you pray, don't go out into a public place. Wenn ihr betet, dann stellt euch nicht in die Öffentlichkeit hin. Blow a trumpet. Blast nicht die Posaune. And stand and pray. Und steht dort und betet. And he says something very powerful here. Und er sagt etwas, was sehr mächtig ist. He says, I tell you the truth, if you do that, you have received your reward in full. Ich sage euch die Wahrheit, wenn ihr das tut, dann habt ihr euren Lohn schon zur Gänze empfangen. Jesus talks about giving alms the same way. Don't do it in such a way that people see you doing it. Jesus redet auch in bezüglich des Almosengebens dasselbe. Macht es nicht, damit ihr gesehen werdet von anderen. Do things in private and God will reward you openly. Sondern macht es im Geheimen und Gott wird euch öffentlich belohnen. So when our hearts are in such a situation, wenn unser Herz in so einer Situation ist, that the appearance, our appearance to other men and other women, dass unser, also wie wir dastehen vor anderen Männern und Frauen, is more important than the love of God to be spread out to this world, dass uns das wichtiger ist, als dass die Liebe Gottes dieser Welt gezeigt wird, then that places a curtain between us and our relationship with God. Dann ist das eine Mauer zwischen uns und unserer Beziehung zu Gott. We must have a single eye looking to him, wanting to do his will. Wir müssen einfach nur ganz auf ihn schauen und seinen Willen tun wollen. His way, so wie er es will. For his ends or for his purposes. Damit seine Absicht verwirklicht wird und when sein Plan geschieht. When we reach that point, then our relationship will stay strong with him. Our communication with him stays strong. Und wenn wir diesen Punkt erreichen, dann wird unsere Kommunikation und unsere Beziehung zu ihm stark sein und stark bleiben. What you can see by these examples that Jesus gave is this. Was uns diese Beispiele, die Jesus gab, zeigen, ist Folgendes. God has opened a way for us. Gott hat den Weg für uns freigemacht. And that way is free and open to anyone, whosoever will. Und dieser Weg ist frei und offen für jeden, der nur will. But sometimes from our side of the relationship with God, aber manchmal ist von unserer Seite aus in unserer Beziehung zu Gott, we let these attitudes and actions creep into us. Manchmal lassen wir zu, dass sich bei uns diese Handlungen und diese Haltungen einschleichen. And these are things that dim our vision of who God is. Und das schwächt unsere Sicht von dem, wer Gott ist. And dims the fullness of the fellowship that he wants with us. Und trübt diese Fülle der Beziehung, die Gott mit uns haben möchte. There's one more area that I want to cover before we go into the next topic. Und es ist noch ein Bereich, den ich ansprechen möchte, bevor wir zum nächsten Thema übergehen. And that was where Jesus said this. And when you pray, Jesus sagte folgendes: Und wenn ihr betet, don't keep on babbling like the pagans. Dann plappert nicht wie die Heiden. For they think they will be heard because of their many words. Denn sie denken, dass sie erhört werden wegen ihrer vielen Worte willen. This is a thing that every one of us falls into. Wir alle fallen da manchmal hinein. And that is, we get this idea if we just learn how to pray the right phrases. Und wir denken dann, wenn wir einfach nur die richtigen Sachen sagen, das Richtige sagen. If we just pray the right number of times in the day. Die richtigen Floskeln und oft genug am Tag beten. If we do certain religious things. Wenn wir gewisse religiöse Sachen machen. Then somehow that's going to twist God's arm and make him do what we want. Dann irgendwie werden wir Gott dazu zwingen und bringen, dass er macht, was wir wollen. Have you ever done that? Don't raise your hand. Habt ihr das schon einmal gemacht? Ihr braucht jetzt nicht aufzeigen. Answer that question for yourself. Aber beantwortet diese Frage für euch selbst. But you see, God already knows. Gott weiß es ja schon. Exactly what we need. Genau was wir wissen, brauchen, was wir brauchen. There are times for us to persist in prayer. Es gibt Zeiten, wo wir im Gebet hartnäckig sein sollen. We need to never stop praying for this city that revival will come. Wir dürfen niemals aufhören, für die Stadt zu beten, dass es eine Erweckung geben wird. We need to continue to pray for the staff and the people in this church. Und wir müssen weiterhin für die Mitarbeiter und für die Leute in dieser Gemeinde beten. We need to daily pray that God's kingdom would come. Und wir müssen jeden Tag beten, dass Gottes Reich kommt. So the issue is not that we repeat prayers. Es geht also nicht darum, dass wir Gebete wiederholen. The issue is, do we think we control God by what we do? Aber die Frage ist, können wir Gott irgendwie manipulieren durch das, was wir tun? God will not be controlled. Gott lässt sich nicht beherrschen von uns. And those kind of prayers put a place between us and God that doesn't allow us to have that full, free-flowing relationship with Him. Und wenn wir das tun, dann hindert uns das daran, dass wir eine völlige Beziehung zu Gott haben. I want to make something pretty, very, very, very clear about this. Ich möchte etwas ganz klar sagen. I speak about barriers between us and God. Ich spreche über Barrieren zwischen uns und Gott. I want you to know 100% tonight. Ich möchte, dass ihr 100% sicher seid heute Abend. That you don't do something wrong. Dass ihr nichts falsch macht. And God slaps up a wall between you and Him. Also wenn ihr etwas falsch macht, dass Gott dann sofort eine Mauer errichtet zwischen ihm und euch. It's the other way around. Sondern es ist eigentlich umgekehrt. When our hearts don't get in synchronization with God and His great love. Wenn unser Herz nicht eins ist mit Gott und mit seiner großen Liebe. The walls are right here. Dann sind die Mauern in uns drinnen. The walls are not with God. Die Wand ist nicht bei Gott. God is sitting and waiting for any person who will to come to Him and say, God, I need you. Gott sitzt da und wartet auf jeden, der sagt, Gott, ich brauche dich. So it's not like God has this big stick and has judgment that He's going to beat you if you come to His throne. Es ist nicht so, dass Gott diesen dicken Stecken in der Hand hält und dich richten will, wenn du zu ihm kommst. As a matter of fact, at His throne is the only resolution to the problem to begin with. Tatsächlich ist bei seinem Thron die eigene Lösung überhaupt für dieses Problem. So don't hold back from God because you think He's put a barrier up. He has not. Also bleibe Gott nicht fern, weil du denkst, dass eine Barriere errichtet hat, denn das hat nicht. He's the Papa who waits. Ist der Papa, der wartet. For us to get ourselves to a point where we'll have the courage to come to Him. Dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir den Mut haben, zu ihm zu kommen. There are two places where the disciples came to Jesus and said, "Teach us how to pray." Es gibt zwei Stellen, wo die Jünger zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, "Lehre uns beten." One of them is here. Eine ist hier. Where he just there's here where he tells them how to pray. They didn't ask him in this case, I'm sorry. Also hier sagt ihnen, wie sie beten sollen, aber sie haben ihn nicht gefragt. But later in his ministry, the disciples came to him and said, aber später in seinem Dienst sind die Jünger zu ihm gekommen und haben gesagt, teach us to pray like John taught his disciples. Lehre uns zu beten, wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. The words are not the same in these two examples. Die Worte sind nicht dieselben in diesen beiden Beispielen. One is an abbreviated form, this is the longer form. Eine Form ist kürzer und das ist die längere Form. And Jesus gave out a prayer of principles. Jesus hat ihnen das Prinzip des Gebetes gezeigt. We can pray the exact words and they have some merit. Wir können genau die gleichen Worte sagen und da liegt ein gewisser Verdienst drinnen. But that's not the deeper purpose and meaning of this prayer. Aber das ist eigentlich nicht die tiefere Bedeutung und der tiefere Zweck dieses Gebetes. The meaning and purpose of this prayer is to give us a heart attitude. Die Bedeutung dieses Gebetes ist, dass wir eine Herzenseinstellung bekommen. So that whatever words we use, dass egal welche Worte wir gebrauchen, whatever events in our lives we bring to him, egal welche Ereignisse in unserem Leben wir zu ihm bringen, can be prayed in the heart of God. Dass das in the heart of God. Dass das im Herzen Gottes ankommt. This prayer is about the heart of God. In diesem Gebet geht es um das Herz Gottes. And we'll see that as we go through, and we won't finish it tonight. Und wir sehen das, werden das sehen, wenn wir das jetzt durchmachen, und wir werden nicht ganz damit fertig werden heute. Jesus said it this way. Jesus sagte es so. This then is how you should pray. So solltet ihr beten. I'm sorry, I thought I had the verse written down here. I've got it printed, but not the verse. Number. All right, it's chapter 6, verse 9. Okay, thank you. 6, verse 9. Our Father who art in heaven. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Jesus did something that was so out of the box when he said these words. Jesus hat etwas gemacht, das uns so über unsere Grenzen hinweghilft. Unfortunately, our translations don't pick it up. Leider kann das die Übersetzung nicht ganz wiedergeben. This word Father. Dieses Wort Vater. Is really, you would say, Papa. Wir würden sagen Papa. It's a familiar verse, a familiar word. Das ist ein familiäres Wort. It's a word that speaks about a gentle father who sits and waits for his children. Also die Rede ist hier von einem sanften Vater, der da sitzt und auf seine Kinder wartet. It's a word that speaks about picking us up in his lap and holding us close. Ein Wort, das sagt, dass er uns auf seinen Schoß nimmt und uns ganz festhält. It speaks of a father who has put everything aside. Ein Vater, der alles aus dem Weg geräumt hat. All of his attention is on you. Und seine ganze Aufmerksamkeit gilt dir. I don't know how he does that, by the way, but he does. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er macht es. So there's this intimate, intimate invitation for us to come to our Papa. Also da gibt's diese ganz vertraute Einladung, dass wir zu unserem Papa kommen. It's an invitation that sometimes we have difficulty with. Und manchmal bereitet uns diese Einladung Probleme. Because in our minds we think of Papa as being our earthly Papa. Denn wir stellen uns oft unseren irdischen Papa vor. Sometimes that can color our idea of who God is. Und manchmal wird unsere Vorstellung von dem, wer Gott ist, dadurch beeinträchtigt. My particular father was a very cold person who was often violent. Mein Vater war ziemlich kaltherzig und auch oft gewalttätig. It took a lot of years for me to begin to understand who this God and Father of the Bible is. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, wer dieser Gott und Vater in der Bibel ist. In this room, there's not a single person who hasn't had some experience that was in some way hurtful with their natural father. Und in diesem Zimmer gibt es niemanden, der nicht irgendeine Erfahrung mit seinem Vater gehabt hätte, die schmerzlich gewesen wäre. Even the most perfect father makes mistakes. Selbst der vollkommenste Vater macht Fehler. But can you see with me that Jesus invites us to a father who is perfect in every case? Aber könnt ihr sehen, Jesus lädt uns zu seinem Vater ein und er ist vollkommen in jedem Fall. And I'll give a hint to anyone who is here who has experienced less than, well, let's just say a traumatic experience with their earthly fathers. Und ich möchte euch einen Tipp geben, wenn ihr vielleicht eine traumatische Erfahrung gehabt habt mit eurem irdischen Vater. I personally took a couple of years and just studied, what does the scripture say about fathers? Ich habe mir einige Jahre genommen und habe einfach studiert, was die Schrift über Väter sagt. Because I had less than a perfect idea of what a father should be. Weil meine Vorstellung von dem, was ein Vater sein sollte, nicht vollkommen war. I found my father in the scripture. Und ich habe meinen Vater in der Schrift gefunden. And I found a lot of peace with my natural father through that. Und dadurch habe ich auch sehr viel Frieden mit meinem leiblichen Vater gefunden dadurch. Don't let bad experiences on this earth. Lasst euch nicht von schlechten Erfahrungen in diesem Leben. Hold you back from the Father who Jesus has promised us. Lasst nicht zu, dass diese schlechten Erfahrungen euch zurückhalten von dem Vater, den Jesus uns versprochen hat. Okay, I'm going to go on from there. We could go on and on, but I'm going to stop there. Our Father, the one who dwells in the heavens. Ich möchte damit abschließen, unser Vater, der in den Himmel wohnt. It's vital that we understand something about this Father we have. Es ist so essentiell, dass wir etwas verstehen über diesen Vater, den wir haben. He is a Father who sits on a throne. Er ist ein Vater, der auf einem Thron sitzt. Who dwells in the highest heaven. Und er wohnt im höchsten Himmel. Who has the greatest power in existence. Und er hat die größte Macht überhaupt. But if you look at the scripture, you begin to see when he speaks about the Father in the heavens. Aber wenn du dir die Schrift anschaust, dann siehst du, wenn die Rede ist vom Vater im Himmel. This is shorthand for saying the Father who dwells all around us. Das ist eigentlich kurz ausgedrückt und bedeutet der Vater, der überall um uns her ist. The Father who is wherever you are. Der Vater, der da ist, egal wo du bist. The one who you can reach out and touch no matter where you are or what you do. Der Vater, zu dem du, den du berühren kannst, egal was du tust. As David said, if I made my bed in Sheol, you will be there. Wie David gesagt hat, wenn ich mein Bett in der Hölle mache, bist du da. Believe that God is accessible to you right now, right where you are, and will be forever. Glaube daran, dass du zu Gott Zutritt hast, wo du bist, und es wird die ganze Ewigkeit lang so sein. This is very important to understand this. Es ist so wichtig, dass man das versteht. The reason why is because until you understand this at some level. Und der Grund dafür ist, bis du das nicht verstehst zu einem gewissen Maß. As this prayer goes on, you won't be able to get the richness of what's there. Wenn wie dieses Gebet weitergeht, dann wirst du das nicht in der Tiefe erfassen können. Our Father who art in heaven. Vater unser im Himmel. Daddy who lives right here with me. Und Papa, du lebst hier mit mir. Oh, hallowed be your name. Geheiligt werde dein Name. This is not a declaration, God, you be hallowed. Das ist nicht eine Erklärung, Gott sei geheiligt. This is a heart cry to say. Sondern das ist ein Herzensausruf. Oh God, I want you to be known for who you are. Gott, ich möchte, dass du so bekannt bist, wie du bist. I want to know you who you are. Und ich möchte dich kennen, wie du bist. This is from the depths of the heart of our hearts that just says, God, I love you so much for what you've done. Das ist ein Schrei aus der Tiefe unseres Herzens. Gott, ich liebe dich dafür, was du getan hast. That I want that great love known on this earth. Dass ich möchte, dass diese große Liebe überall auf der Welt bekannt ist. And in a few verses he says, just like it is in heaven. Und ein paar Verse später sagt er, wie im Himmel. Hallowed be your name. God, please bring your kingdom on this earth so you'll be known. Geheiligt werde dein Name. Gott, bitte bringe dein Königreich auf dieser Erde, damit du bekannt wirst. Can you hear this heart cry? Könnt ihr diesen Herzensschrei hören? Does it stir your heart? Rüttelt das euer Herz auf? Father, you love me so much. Vater, du liebst mich so sehr. You're always there for me. Du bist immer da für mich. Oh, that other people might know. Und ich wünsche mir so sehr, dass die anderen das auch wissen. That people could see you clearly. Dass die Menschen dich klar sehen können. I want your kingdom to come. Ich möchte, dass dein Königreich kommt. I want it to be right here. Und ich möchte, dass es genau hier sein wird. There's two streams of thought that happen here. Und da gibt es zwei Gedankenströme. There's that time when the trumpet will sound and Jesus will appear. Es wird die Zeit kommen, wo die Posaune erklingt und Jesus wird erscheinen. And depending on your eschatology, und je nachdem, an welche Eschatologie du glaubst, then at some point or another, he will make all things brand new. Es wird der Tag kommen, wo alles neu machen wird. That'll happen sometime in everybody's eschatology. Just when it'll happen is... Also, je nachdem, welche Endzeitlehre du vertrittst, da scheiden sich die Geister, wann es genau sein wird. That's when the kingdom of God indeed will come in its fullness and its completeness. Und dann wird das Königreich in seiner Fülle und in seiner Gänze kommen. Every knee will bow. Und jedes Knie wird sich beugen. Even those who opposed him all their lives will see the justice of God. Sogar die, die sich ihr ganzes Leben lang ihm widersetzt haben, werden die Gerechtigkeit Gottes sehen. And they will acknowledge our God is the supreme. Und sie werden unseren Gott als den Allerhöchsten anerkennen. But there's another stream in this, thy kingdom come. Aber da gibt's noch eine andere Strömung, in dem dein Königreich komme. We could do two nights just on this. Und wir könnten da zwei Abende lang nur darüber reden. But what Jesus was speaking about with this kingdom coming was right here, right now. Aber worüber Jesus sprach, dein Königreich komme, gerade hier und gerade jetzt. Those things that are important to God. Es gibt Dinge, die Gott wichtig sind. The things that are closest to his heart. Die Dinge, die seinem Herzen am nächsten stehen. He wants those to happen right now. Und möchte, dass die jetzt und hier passieren. Right here. Jetzt und hier. Genau right, jetzt und hier. Right in the chair you're sitting in. Genau in dem Sessel, wo du sitzt. Right in the neighborhood you live in. Genau in dem Viertel, wo du lebst. Right in the city of Vienna. Genau hier in der Stadt Wien. Right in your life. In your life, right genau there in your life. Genau in deinem Leben. The kingdom come. Dein Reich komme. And the kingdom is anywhere that the will of God happens. Und das Königreich ist überall da, wo der Wille Gottes geschieht. When you are on your knees praying, wenn du da kniest und betest, or standing and praying, oder wenn du stehst und betest, you're standing in the kingdom of God. Dann stehst du im Königreich Gottes. And you're bringing the kingdom to the place you're in. Und du bringst das Königreich an den Ort, wo du bist. When you sit with a friend, wenn du mit einem Freund zusammensitzt, who's having a difficult time, der Probleme hat, whose faith is wavering, und dessen Glaube schwankt, and you comfort that person, und du tröstest ihn, you're bringing the kingdom into that situation. Dann bringst du das Reich Gottes in diese Situation hinein. It's easy for us to think, well, the kingdom will come one day. Es ist leicht anzunehmen, das Königreich wird irgendwann kommen. But God has given us the possibility and responsibility. Aber Gott hat uns die Möglichkeit und die Verantwortung gegeben, to carry the kingdom wherever we go. Das Königreich überall hinzutragen, wo wir hingehen. Again, it's not the things that we do specifically. Und es kommt nicht so speziell auf die Dinge an, die wir tun. It's the heart that we have. Sondern auf unsere Herzenseinstellung. The things that you do well up within you from your heart. Die Dinge, die du tust, die entspringen aus dem, was in deinem Herzen ist. You don't do them to gain points. Du machst sie nicht, um irgendwelche Punkte zu kriegen. You see the difference? Seht ihr den Unterschied? I'm going to finish up right here with saying this. Und ich möchte damit abschließen. I have thought most of my Christian life about how does one become a good Christian. Ich habe mir mein ganzes christliches Leben Gedanken gemacht, wie kann ich ein guter Christ werden? I tried to think, what kind of things can I do? Ich habe mir überlegt, welche Dinge kann ich tun? What kind of seminars can I go to? Welche Seminare soll ich besuchen? What kind of religious duties can I do? Welche religiösen Pflichten soll ich erfüllen? To make myself a better Christian. Damit ich ein besserer Christ werde. It was such a relief when I found out the simple truth. Es war so eine Erleichterung für mich, wie ich die einfache Wahrheit herausgefunden habe. The only way to become a better Christian. Der einzige Weg, um ein besserer Christ zu werden, is to walk with the Christ. Ist mit Christus zu wandeln. Because as we see him as he truly is, denn wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist, then he will change our hearts. Dann wird er unser Herz verändern. And we no longer worry about being a good Christian. Und dann machen wir uns keine Gedanken, keine Sorgen mehr, ein guter Christ zu sein. Our concern is about being a loving disciple. Sondern unser Anliegen ist es, ein liebevoller Jünger zu sein. Well, I think I need to stop here. It's running a bit late. We'll pick up on this theme again next week, and I'll kind of shorten some of the stuff next week, so it'll all fit back in again. Nächste Woche werden wir weitermachen, und ich werde einige Dinge kürzer sagen, damit wir wieder also. Homework. I gave some homework last week. Did anybody don't raise your also hand? Also ich habe letzte Woche Hausübungen aufgegeben. I want you to do some. Habt ihr sie gemacht? I want you to dare to do something this week. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr diese Woche auch etwas tut. For some of you, this will seem simple. Für manche erscheint das einfach. To some of you, it's going to scare you a little bit. Und ein paar werden vielleicht Angst kriegen. Tonight, as we're praying, ask God to do this in your life. Heute, wenn wir beten, bitte Gott, dass er Folgendes in deinem Leben macht. Open my eyes to the people around me. Mach mir die Augen auf für die Leute um mich her. And as you go about your business between now and next Wednesday, und wenn ihr dann in eurem Alltag bis zum nächsten Mittwoch, leave your mind and heart open, dann haltet eure Gedanken und euer Herz offen, to silently pray for those around you, und betet still für die, mit denen ihr in Kontakt kommt. People on the Straßenbahn, Leute in der Straßenbahn, on the street, auf der Straße, in the desk next to you, am Nebentisch. Even your wife and husband. Vielleicht für deine Frau oder deinen Mann. But let's add a little dimension to that. Aber wir werden noch etwas hinzufügen. Ask God to show you who to pray for. Bitte Gott, dass er dir zeigt, für wen du beten sollst. And ask him what to pray for. Und frag ihn, was du für ihn beten sollst. And then pray what God gives you in your heart for that person. Und bete dann das, was Gott dir aufs Herz legt für diesen Menschen. Try that this week. Versuche es diese Woche. I think you'll find it a grand adventure. Und ich glaube, es wird ein tolles Abenteuer werden für euch. Okay, and I'll save that for homework next week. Let's pray together. Beten wir zusammen. Father God, thank you for your love and grace. Gott Vater, danke für deine Liebe und deine Gnade. Thank you for giving us your Son Jesus. Danke, dass du uns deinen Sohn Jesus gegeben hast. And thank you that through him, danke, dass durch ihn, we are more than conquerors. Dass wir durch ihn mehr als Eroberer sind. That the gates of hell will not prevail against the church. Und dass die Tore der Hölle die Kirche nicht überwinden werden. Help us to be like the disciples. Hilf uns so zu sein wie die Jünger. Teach us to pray. Lehre uns beten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.